Kundgabe 4850. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.3.1950. Ich bleibe bei euch. Ich will euch den Tröster senden. Ich bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Diese Worte allein sollten genügen, auch an ein Wirken meinerseits unter euch zu glauben und euch Erklärung sein für Offenbarungen jeglicher Art, die als Geisteswirken in Erscheinung treten. Dass ich mitten unter den Meinen bin, habe ich ferner kundgegeben durch die Worte, die ich auf Erden zu meinen Jüngern sprach. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also ist Voraussetzung für meine Anwesenheit und sonach auch für mein Geisteswirken der Glaube an die Kraft meines Namens, ein Bekennen meiner selbst als Erlöser der Menschheit. Im Namen Jesu also sollet ihr euch versammeln. Wollet ihr mich selbst hören in Form meines Wortes, in Form von Offenbarungen aus dem geistigen Reich. Jede Äußerung von mir ist eine geistige Offenbarung, die aber alle Menschen vernehmen könnten durch die Stimme des Geistes, wie ich es verheißen habe. Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Er wird euch in die Wahrheit leiten und euch meiner erinnern. Er wird euch erinnern dessen, was ich euch gesagt habe. Ihr werdet also durch die Stimme des Geistes die gleichen Worte vernehmen und wissen, dass ich es bin, der zu euch redet, dass es meine Worte sind, die ich euch wieder ins Gedächtnis rufen will. Und ihr werdet meiner gedenken, denn meine Worte sind Geist und Leben, so ihr sie durch die innere Stimme vernehmet. Denn sie sind nicht nur ein leerer Schall, den nur das Ohr vernimmt, sondern sie dringen ein in euer Herz, weil ich selbst es ja bin, der durch die Stimme des Geistes zu euch spricht, weil ich die gleichen Worte anwende wie zur Zeit meines Erdenwandels, damit ihr mich darin erkennen sollet. Doch die Worte allein sind es nicht, die euch meine Gegenwart erkennen lassen. Es ist der geistige Sinn, der darin verborgen ist, der nur erfasst werden kann von einem erleuchteten Geist, von einem Menschen, dessen Lebenswandel das Wirken des Geistes zulässt. Dieser versteht alles und kann wieder die Menschen belehren, die noch unerweckten Geistes sind. Ihnen muss mein Wort erklärt werden. Ansonsten sie es rein wörtlich auslegen und dann weder meine Liebe noch meine Weisheit erkennen können. Ja oft sogar nur den Buchstabensinn auslegen und wenig oder gar kein geistiges Wissen erwerben. Ich aber weile selbst bei euch und will euch belehren und segne daher einen jeden, der mir sein Herz als Wohnung bereitet und mich nun darin aufnimmt und ein eifriger Hörer dessen ist, was ich ihm künden will. Wie er aber auch ein Täter meines Wortes sein wird, und so nach den geistigen Sinn erkennet. Er wird mich selbst sprechen hören und mich selbst sprechen lassen zu den Mitmenschen, denen ich mich offenbaren will, auf dass meine Verheißung sich erfülle. Ich bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, der euch in alle Wahrheit leitet und euch erinnert alles dessen, was ich euch gesagt habe. Amen.